Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar von Jonghyun mit dem Titel »Gefährliche Handlungen für die Behauptung der absoluten Überlegenheit in der Region«. Dies erfolgte im Zusammenhang damit, dass nach dem gelungenen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete Phase 14 in der TVRK die Absicht der USA für Vorherrschaft deutlich wird. Gegenwärtig, so hieß es im Kommentar, machen die USA ihrem Unmut dazu Luft, dass China in der Frage der koreanischen Halbinsel keinen entsprechenden Einfluss ausübt und bedrohen China offen mit einem nuklearen Angriff. Sie vertiefen ihre militärischen Beziehungen mit Taiwan, verstärken die Spionagetätigkeiten auf dem Gewässer um China und setzen dieses Land mehr als denn je unter Druck. Dass die Amerikaner unter Berufung auf die Lage der koreanischen Halbinsel China massiv bedrängen, ist ein Zeichen des gefährlichen Versuchs zur Behauptung der absoluten Überlegenheit in der Region. Gemäß den laufenden Handlungen der USA für die Verstärkung ihres militärischen Einflusses in Asien verschärft sich zwischen China und den USA die militärische Spannung und erhitzt sich daraus mit den Tagen auch die Lage der koreanischen Halbinsel. De facto schenken die bisherigen sogenannten Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrates den USA als Urheber und direkten Verantwortlichen für die Atomfrage der koreanischen Halbinsel die Vollmacht zur Überwachung der Erfüllung der Resolutionen und veranlassen die anderen Länder einschließlich China dazu, ihre strategischen Interessen voll und ganz zu opfern und schließlich nur die Verantwortung zu übernehmen. Der willkürliche Druck der USA richtet der Souveränität, Sicherheit und den Entwicklungsinteressen Chinas Schäden an. Angesichts dessen und der Kräfteüberlegenheit der USA für die Vorherrschaft in der Region konzentriert China auf die Verstärkung der Verteidigungskraft wie der strategischen nuklearen Streitkräfte große Kraft. Diese Realität spricht dafür, dass die Selbstverteidigungslinie der TVRK für die parallele Entwicklung der Wirtschaft und Atomstreitkräfte gerecht ist, denn nur sie kann Souveränität und Existenzrecht der koreanischen Nation und Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel schützen. Die nuklearen Streitkräfte der TVRK schlagen als ein starker Eisenhammer in die Herrschaftsstrategie der USA eine Bresche und entkräften das Militärbündnis zwischen den USA, Japan und Südkorea, das in der Region als ein militärisches Werkzeug der USA dient. Die USA sollen unverzüglich mit allen anachronistischen feindseligen Handlungen aufhören, durch die sie unter Berufung auf die würdevolle TVRK ihre Vormachtstellung innehaben wollen.